Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 499, altes Telefon oder neuer Hotspot. Tja, Thema unter anderem heute natürlich zwischen vielen News. Ich habe den Amazon Echo im Auto mit mobilen Hotspots angeschlossen. Ich möchte mich hier im Uncast auf den Hotspot konzentrieren. Die Erfahrung mit dem Amazon Echo. Habe ich, das ist ein Echo Input übrigens, dann habe ich in der Rios Wochensicht schon genau erläutert. Also da vielleicht mal gucken nach der Rios Wochensicht. Das wird bestimmt interessant, wenn ihr euch auch schon mal überlegt habt, was kann man denn mit einem Amazon Echo im Auto anfangen. Aber klar, der Echo braucht ja einen Hotspot, das heißt, er braucht eine Wi-Fi-Verbindung. Jetzt könnt ihr natürlich einer von den Gesegneten sein, die bereits einen Wi-Fi-Hotspot im Auto haben. Es gibt verschiedene Modelle, auch normalpreisige Modelle, so bei den Japanern öfters mal, ne, wo ein Hotspot im Auto integriert ist. Ihr müsst nur noch eine SIM-Karte quasi im Auto reinigen und dann habt ihr für eure Geräte im Auto einen Wi-Fi-Hotspot. So, die anderen, die können es auf zwei Arten machen. Ich habe das jetzt zum Test mal, weil ich erstmal gucken wollte, wie der Amazon Echo überhaupt so funktioniert im Auto, die Verständigung und so weiter ist, habe ich da ein altes Smartphone genommen, genauer gesagt das Nexus 4, und habe das dann über die Einstellung zu einem Hotspot verwandelt. Das ist eigentlich ja ganz einfach. Ja, man geht in die Netzwerkeinstellungen, aktiviert dort das Tethering, beziehungsweise Wi-Fi-Hotspot, und dann gibt man ein gutes Passwort ein, nehmt ein sehr, sehr langes, kompliziertes Passwort mit vollkommen sinnlosen Zahlen und Buchstabenkombinationen, denn dieses Netzwerk ist sichtbar, ja, nach außen rum, wo immer ihr mit dem Auto hinfährt. Ja. Also daran denken, nimmt ein eindeutiger Name, der nicht so, also auf keinen Fall die Vorangestellte, bei vielen Handys ist voreingestellt Android AP. Macht es bitte nicht, denn viele Geräte, und ich glaube, dazu gehört auch der Echo, haben die Angewohnheit, die Netze durch die Namen zu erkennen. Das ist mir tatsächlich auch schon mal beim Smartphone passiert. Ja. Und zwar, wenn jetzt ihr zum Beispiel euer Gerät einstellt auf den Namen Android AP, ja, dann ist es möglich, dass sich hier so ein Gerät verbinden kann auf einen anderen Hotspot, der genauso heißt. Und da das eine Standardeinstellung ist, kann das durchaus passieren. Wie gesagt, es ist mir schon live mal passiert. Da habe ich mir auch die Augen gerieben und habe gesagt, wow, das ist ja übel. Das sieht echt nicht gut aus dann. Ja. Zum Glück gibt es da so ein kleines Ausschlussverfahren, ja, das heißt, wenn jemand den Hotspot per Namen sieht, kann er den Hotspot nicht mit dem gleichen Namen aktivieren, so dass sich das Gerät dann auf diesen Hotspot anmeldet. Der bleibt dann auf dem anderen. Gleichzeitig, wenn das Gerät nicht angemeldet ist, also der Hotspot nicht aktiv ist, kann der auch nicht quasi den Namen dann nutzen, weil es ist ja sinnlos, das Gerät ist ja nicht da. Also da müsste schon eine größer angelegte Aktion geben, also für einen Parkplatz, wo ihr vielleicht mal dann eben anfährt, ist es nicht ganz so wild. So, das ist immer das eine. Ich habe, wie gesagt, ein Nexus 4 genommen, das ist ein 3G-Gerät, und entsprechend habe ich natürlich nur 3G Hotspots hier freischalten können. Klar, logisch. Aber das war auch gar nicht so schlimm. Ich wollte ja nur mal rudimentär testen, ob das überhaupt Sinn macht. Und es macht Sinn. So viel schon mal von weg. Wie gesagt, erst in der Rios Wochensicht. Der Hotspot mit einem Smartphone zu machen, hat allerdings auch Nachteile. Also zunächst mal, es funktioniert. Es funktioniert genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Geschwindigkeit war durchaus ausreichend für 3G-Geräte. Ja, und wie das ist, das könnt ihr auch mit eurem Smartphone probieren. Jedes moderne Smartphone kann einen mobilen Hotspot erstellen aus quasi der Karte. Also nur mal ganz kurz nochmal angerissen, was ist das überhaupt? Ja, also ihr habt ja eine Datenkarte in eurem Smartphone drin und wenn ihr jetzt Geräte, die eben nur einen Wi-Fi-Zugang haben und selbst keine Möglichkeit haben, eine SIM-Karte zu nutzen, wenn ihr denen Internet zur Verfügung stellen wollt, da könnt ihr auf eurem Gerät einen Hotspot einrichten und das Gerät verbindet sich dann mit eurem Handy, während das Handy verbunden ist über die Daten-SIM-Karte mit dem Datennetz des Netzbetreibers, wandelt es sozusagen um. Ja, ihr habt dann quasi einen Router oder ein Modem aus eurem Smartphone gemacht. Nicht so schlecht. Und im Prinzip so einfach, wie sich das jetzt anhört, ist es auch. Ja, sobald ihr dann im Namen und Passwort eures Netzwerks eingetragen habt bei den anderen Geräten, funktioniert es auch wunderbar. Bitte aufpassen, manche Geräte haben dort sehr viel, ziehen sehr viele Daten und je nachdem, was für eine Datenkarte hat, kann das auch dann ganz schnell weg sein, das Datenkontingent. Und auch bitte daran denken, wenn ihr eure Smartphones mit diesem mobilen Hotspot verbindet, dann fangen eure Handys zum Beispiel an, Bilder, Videos und so weiter hochzuladen, wenn ihr beispielsweise bei eurer Foto-App eingestellt habt, Backups nur über Wi-Fi. Okay, es ist mit dem Wi-Fi verbunden, also zack, werden die Sachen hochgeladen und dann sind eure Daten ruckzuck weg. Bitte daran denken, wenn ihr das tut, notfalls vielleicht vorher die Funktion automatischer Upload ausschalten. Die Nutzungsszenarien sind da ziemlich groß. Interessant, wie zum Beispiel, wie gesagt, zum Beispiel, euer Auto hat dann ein Hotspot, wo dann eure Gäste oder ihr selbst eben euch einwählen könnt über das Wi-Fi und damit euer Smartphone erstmal akkumäßig entlasten könnt. Also das Smartphone, mit dem ihr unterwegs seid. Ja. Und eben auch eure Datenkarte in eurem Hauptsmartphone entlasten könnt für unterwegs. Das Smartphone, in dem die Datenkarte drin ist und eben das Wi-Fi zur Verfügung stellt, das ist wieder eine andere Geschichte. Das hängt aber ja normalerweise auch permanent dann am Ladegerät vom Auto. Und damit sind wir auch bei einem kleinen Problem. Das automatische Aktivieren des Hotspots funktioniert so auf dem Smartphone leider nicht. Es gibt zwar Smartphones, die schalten sich wenigstens automatisch ein, wenn hier ein Ladegerät angeschlossen wird, beispielsweise die Huawei und Honor Geräte. Ja, also wenn das Gerät ausgeschaltet ist und ihr steckt den Ladestecker ein, den USB-C-Stecker zum Laden, dann schalten sich die Geräte an und booten. Ja, so, aber der Wi-Fi-Hotspot ist dann eben noch nicht gestartet. Das heißt, ihr müsst dann reingehen, müsst den Hotspot starten und so weiter. Und zwar jedes Mal, wenn ihr das Auto einschaltet, beziehungsweise wenn ihr vorher das Gerät ausgeschaltet habt, wobei das nächste Problem ist. Also ihr müsst es auch ausschalten, sonst läuft es einfach so lange weiter, mit inklusive Hotspot, der läuft dann so lange weiter, bis das Gerät eben vom Akku her erschöpft ist. Ja? Und das ist natürlich auch schlecht für den Akku. Ja? Das heißt, wenn der sich ganz runtersaugen lässt, dann nutzt ihr vielleicht das Auto eine Woche nicht mehr, eine Woche quasi komplett ungeladen im Auto, vielleicht dann noch bei Minusgraden, ist nicht so optimal, ja, ganz klar. Und deswegen sind das eben auch Nachteile. Der größte Nachteil ist allerdings bei mir auf jeden Fall, wenn ich ins Auto gehe und starte das Auto, ja, dann muss ich quasi das Handy anschalten, muss warten, bis es fertig gebootet ist, dann in die Einstellung gehen, Tethering Hotspot, auch wenn man sich da so ein Shortcut, also so eine Verknüpfung auf einem Homescreen legen kann, damit man nicht noch in der Einstellung rumwurschteln muss. Trotzdem, selbst dann muss man da drauf drücken, ja, muss quasi den Mobile Hotspot starten, ja, und das dauert dann unter Umständen, also ich habe da so ungefähr 2 Minuten etwa rumgemacht. Wenn ich aber das Auto starte und mache da 2 Minuten rum, bis mein Hotspot funktioniert, dann ist das etwas, was ich in der normalen Nutzung gar nicht machen werde. Weil wenn ich 10 Minuten irgendwo mit dem Auto hin zum Einkaufen fahre oder was weiß ich, ja, dann mache ich hier nicht 2 Minuten lang rum, bis der Hotspot läuft. Bis ich da fertig bin, bin ich schon fast im Geschäft. Ja. Also das sind leider solche Sachen, wo ich ein bisschen halt bequemlich bin, ganz klar. Das soll ja für mich das Autoradio ersetzen auch. Ja. Ich habe keinen Bock mehr, ehrlich gesagt, das Autoradio zu nutzen, weil da sowieso nur Müll drauf läuft. Und entsprechend ist hier natürlich dann bei so einem Echo viel möglich. Wie gesagt, das habe ich noch in der Rios-Woche sich erklärt. Aber auch eben, wenn ihr dann euer Gerät damit verbinden wollt, zum Beispiel um zu navigieren oder ähnliches, ja, dann sollte das doch recht schnell gehen. Und deswegen habe ich auch mir einen Wi-Fi-Hotspot von Huawei geordert. Das ist ein Standalone-Gerät und das hat eben diese Nachteile nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das gibt es dann nächste Woche. Gibt es einen Bericht in der Rios Wochensicht darüber. Oder im Uncast, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich es jetzt platzieren werde. Ist ja für Handys eigentlich auch sehr, sehr interessant, ne? Für die Android-Geräte. Aber mal sehen. Und der soll sich offenbar, so habe ich das gesehen oder gelesen, ja, der schaltet sich automatisch ein, sobald eine Spannung anliegt. Das heißt, ihr schaltet das Auto an, Spannung am Zigarettenanzünder beziehungsweise an der USB-Schnittstelle. Das Gerät geht also an, sofort, verbindet sich dann mit dem Funknetz und erstellt eben das Wi-Fi, das geht ruckzuck und damit können sich dann sofort alle Geräte verbinden, ohne dass ihr auch nur einen Finger rührt. Und ich finde, das ist das absolut Wichtigste, dass man keinen zusätzlichen Stress hat, für irgendetwas noch zu aktivieren. Ja? Das ist einfach für mich eine Voraussetzung, weil ich eben viele kurze Strecken fahre. Ja, wenn ich natürlich irgendwo eine Stunde mit dem Auto rumgurke, ja, dann sind die 2 Minuten Aufwand am Anfang der Fahrt null Problem. Ja, aber wenn man 10 Minuten irgendwo hinfährt und tut da 2 Minuten von der Zeit vergeuden, ja, nein, das ist absolut nicht okay. So, und das Gute daran ist, diese Hotspots haben noch eine weitere Funktion, wenn ihr dann euer Auto verlässt, ja, zum Beispiel eben auch mit so einem Echo, wenn der dann ausgeschaltet wird, also durch die Zündung, ne, geht er aus, ja, das Gerät bekommt keinen Strom mehr, aber da sind ja Akkus drin in diesem mobilen Hotspot, dass man das auch noch ohne Auto irgendwo benutzen kann, ja, so, und dann ist es aber so, dass man einstellen kann, wenn kein Gerät verbunden ist, kein bekanntes Gerät mit diesem Hotspot verbunden ist, nach 5 Minuten beispielsweise schaltet sich das Gerät dann ab, selbstständig. Und damit ist alles wunderbar. Ja? Man hat 5 Minuten Puffer, das ist in Ordnung. Dann schaltet sich das Gerät ab und sofort, wenn man wieder ins Auto geht, schaltet sich es wieder ein und man kann innerhalb von ein paar Sekunden das Ganze wieder nutzen. So soll es sein. Ob das dann in der Praxis wirklich so ist, das werdet ihr dann nächste Woche erfahren. Mal sehen, wie das dann ist. Natürlich ist es schön, das alte Smartphone hier zu benutzen. Wenn euch also das hier nicht so viel Kopfzerbrechen bereitet, ja, und ihr nicht so bequemlich seid oder so faul wie ich, dann könnt ihr das vielleicht machen. Wäre schade, wenn man dadurch dann oftmals die Funktionen nicht nutzen würde, die man dann eben hätte. Ja, es hängt halt oft mit der Bequemlichkeit zusammen, ob man etwas nutzt oder nicht. Das sieht man ja am Smartphone. Jo, gut, ich mach mal weiter. Jetzt muss ich hier mal meinen Firefox starten auf dem Desktop. Smartphone-System hier. Moment. Da haben wir's. Okay. Also, Google schaltet mal weiter Dienste ab. Ha, wer glaubt das denn? Ja, ja und zwar AppMaker wird abgeschaltet. Was ist das? Das ist eigentlich ein ganz, eine ganz schöne Plattform gewesen, bei der man sich schnell eine Android-App auch ohne große Programmierkenntnisse zusammenklicken konnte. Das war ganz okay. Warum stellt es Google ein? Genau. Warum? Weil ihr euch wahrscheinlich eben auch gefragt habt, was AppMaker, was, man konnte sich eine App einfach so ohne Programmieren, einfach so zusammenklicken, eine App machen und dann sogar im App Store vielleicht anbieten oder so. Hier. Yeah. Ja. Genau so war's. Ja, und dieser schöne Dienst, den eben niemand genutzt hat, der wird jetzt eben abgeschaltet und zwar am 19. Januar 2021. Wenn ihr euch noch schnell eine App also zusammenbasten wollt, habt ihr noch hier fast ein Jahr Zeit. Was danach allerdings mit diesen Apps passiert, weiß ich nicht genau. AppMaker, so nennt sich diese Low-Code-Environment-Lösung für Android-Apps. Und naja, mal gucken. Es ist schon komisch. Man hört immer dann erst von den Diensten positiv, ja, wenn es zu spät ist. Aber naja. Ihr glaubt es nicht, was Google macht. Ich finde, das ist schon ein Running Gag jetzt geworden. Echt ein Running Gag. Und zwar, Google bringt eine neue Kommunikations-App raus. Ihr habt richtig gehört. Sprich auf Deutsch, eine neue Chat-App. Oh Mann. Ich sag ja, das ist ein Running Gag, ne? Aber wenn das Wort Businesses drin vorkommt, dann weiß man sofort, was die Stunde geschlagen hat. Und zwar ist dieses Tool für G Suite Accounts und soll jetzt das Gmail, also die Apps Gmail, Drive, Hangouts Meet und Hangouts Chat, ja, hier zusammenführen und in eine Kommunikations-App überführen. Oh weia. Mal sehen, wie lange das gut geht, bis sie dann wieder auseinandergepflückt werden. Und also ich kann das alles nicht mehr nachvollziehen. Ihr wisst ja, das Hangouts ist offiziell, wird es nicht mehr unterstützt, seit Oktober übrigens. Ja. Offenbar läuft es noch bei einigen. Offiziell gilt es als abgeschaltet. Ja. Habe ich jetzt gerade gelesen. Damit ist es auch still und heimlich, das passiert, was ich gesagt habe. Hangouts ist tot, faktisch tot. Die Business-Dienste Hangouts Meet und Hangouts Chat bleiben weiterhin für G Suite-Nutzer, soweit ich weiß, auch für normale Nutzer ohne G Suite-Account verfügbar. Aber, ich weiß nicht, auf tote Pferde soll man eigentlich nicht wetten, ne? Das ist ganz klar. Smartphones werden in Russland bald nur noch erlaubt sein, oder sind jetzt ab, also sind demnächst auf jeden Fall nicht mehr erlaubt, wenn sie keine russische Software drauf machen. Natürlich sind mal wieder die Übersetzungen oder die Artikel von allen möglichen Ländern, vor allem aus dem westlichen Bereich, natürlich, ne, pro-russische Software und bla bla bla. Nein, ich weiß gar nicht, wo manchmal die Gedankengänge von den Leuten hingehen, sobald sie das Wort Russland hören. Russland macht genau das, was Europa vorhat. Nämlich vorzuschreiben, dass auf einem europäischen Gerät europäische Software läuft. Erstmal. Ja. Russland hat halt nur die Marktmacht oder die Macht, das durchzusetzen für sein Land, ja, was die EU offenbar nicht hat oder nicht machen will, weil eben sich dafür keine Mehrheit findet von den einzelnen Staaten. Hintergrund ist eben der, dass, das wird ja auch in Europa jetzt ständig angesprochen, dass man die technologische Vorherrschaft im eigenen Land komplett abgibt an ein anderes Land. Ja. In Deutschland ist es wohl hauptsächlich, sind es halt hauptsächlich US-Dienste, ja, die eben alles hier regeln. Google beispielsweise, ja. Stellt euch mal vor, bei uns wäre das so, dass es alles russische Dienste wären. Ja. Ich weiß nicht, ob man sich da nicht dann vielleicht schon längst mal Gedanken drüber gemacht hätte, ja, ob das okay ist. Aber auf jeden Fall, ja, ich kann das bis zu einem gewissen Maße verstehen, ja, dass die EU zum Beispiel dann auch europäische Suchmaschinen, gibt's die, oder europäische Dienste, wäre nicht schlecht, Cloud-Lösungen und so weiter, eben hier nutzt und den Leuten schmackhaft macht. Und das ist eigentlich sowas, wie die EU auch durchgesetzt hat mit der Wahl der Browser. Die Google oder Google muss ja jetzt tatsächlich bei der Installation eines neuen Gerätes, eines neuen Android-Gerätes, sind sie dazu verpflichtet, eine Auswahl zu geben an Suchmaschinen beispielsweise. Ja. Und muss eben die Möglichkeit geben, dass der Nutzer sagt, nein, ich möchte Google nicht benutzen, ich möchte zum Beispiel DuckDuckGo benutzen oder andere, die dafür gezahlt haben, dass sie da in der Liste auftauchen, komischerweise an Google gezahlt haben. Na, ist okay. Und interessant, dass eben hier das in der Presse dann eben so rübergebracht wird, als ob das irgendwie was Besonderes wäre. Darum geht es nämlich auch. Russland möchte natürlich seine eigenen Dienste, ich sag mal Yandex, ja, als Hinweis hier forcieren und eben die Abhängigkeit von US-amerikanischen Web-Services da einschränken. Und eigentlich muss ich da klipp und klar sagen, das wäre ein gutes Vorbild auch für die EU, das auch so zu machen. Ja. Problem ist eben, wie ich ja schon angedeutet habe, ob es da wirklich die Mehrheiten für eine Abstimmung im EU-Parlament dann geben würde. Ja. Keine Ahnung. Aber vielleicht treibt ja Frankreich das noch ein bisschen voran. Die sehen das nämlich ähnlich kritisch und erwägen ja auch eine Steuer. So, also da wird sich noch einiges tun in der nächsten Zeit. Ja, das Problem ist, dass dadurch, dass eben Russland jetzt verlangt, dass pro-russische Software, jetzt fange ich schon genauso an zu sprechen wie die Outlets, dass eben vorwiegend russische Dienste installiert sind vorab, ja. Das heißt nicht, dass es keine amerikanischen Dienste mehr installiert. Also Google darf ganz an Gmail und so weiter weiterhin installieren. Aber es ist Vorschrift dann, dass eben auch russische Dienste wie zum Beispiel Yandex-Mail installiert ist. Ich weiß gar nicht, was daran so schlimm sein soll. Okay, aber da kommen Firmen in Bedrängnis, wie zum Beispiel Apple. Es könnte sein, dass sich Apple sogar deswegen aus dem Markt zurückzieht. Da gab es ein paar Gerüchte deswegen. Und momentan sieht man das als sehr wahrscheinlich an, dass Apple dann nicht weiter auf dem Markt offiziell die Geräte ausliefert. Natürlich werden dann die Geräte durch irgendwie andere schwarze Kanäle dann rüber fließen, ja, ganz klar. Aber offiziell kann es dann sein, dass es dort keine Geräte mehr gibt. Und dazu kann ich eigentlich nur sagen, egal ob Android oder Apple, wer das eben so nicht möchte, der kann dann eben auf diesem Markt auch nichts mehr machen. Genauso wie jetzt eben, wenn Google nicht gesagt hätte, okay, wir fügen uns der Entscheidung der EU, hier die Suchmaschine auswählen zu lassen vom Kunden, ja, dass dann eben auch Google hätte die Konsequenzen ziehen müssen und Android vom deutschen Markt nehmen. Ganz klar. Oder vom europäischen Markt, genau, gilt ja in Europa. Motorola hat sich zurückgemeldet, man glaubt es kaum. Und zwar mit dem Edge Plus, und das ist nämlich aufgetaucht auf Geekbench mit einem Snapdragon 865 Prozessor und 12 GB RAM. Ich habe einen weiteren Hinweis dafür, dass, wenn sogar schon Firmen wie Motorola 12 GB RAM einbauen, dass die Zeiten von 8 plus GB jetzt endgültig angefangen haben, dieses Jahr, die Top-Geräte werden alle so zwischen 10 und 12 Gigabyte Speicher haben. Was ich natürlich sehr begrüße, denn dadurch kann man noch einiges mehr an Leistung noch herausholen, ohne dass der Prozessor stärker belastet wird. Nichtsdestotrotz ist das eine interessante Geschichte, was hier Motorola möglicherweise im Petto hat mit dem Edge Plus. Sollte sich das also bewahrheiten, was dort auf Geekbench aufgetaucht ist, dann wäre das möglicherweise eine Zäsur von den Gerätelinien bei Motorola, die sich jetzt momentan eher damit, bis auf ganz wenige Ausnahmen, auf die Midrange-Geräte festgelegt haben. Ja. Und wenn die jetzt so ein Gerät rausbringen würden, das wäre schon mal nicht schlecht. Die Scores sind auch ganz passabel, also ein 4106 Single-Core-Score und 12823 Multicore-Score ist gar nicht übel. Und dürfte damit auch ein interessantes Gerät sein, ein Flaggschiff-Gerät, wie es immer so schön heißt. Ne? Und ja, mal gucken, was da dann noch in der nächsten Zeit durchsickert. Poco hat auch einen interessanten Mitbewerber im Rennen. Es gibt da jetzt auch solche Renderings, die aber ziemlich offiziell aussehen, ja, und auch die Preise sollen durchgesickert sein und auch die ersten Moment, hier gucke ich mal, und auch die ersten technischen Daten, ja, auch hier ist natürlich Geekbench wieder vorne weg und dieses Poco X2 nennt sich das. Poco X2, das neue 6,67 Zoll IPS Display mit 395 ppi mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Dann ein 730G Prozessor von Snapdragon und 6 GB RAM und 8 GB RAM Version, also zwei verschiedene Versionen gibt es da. Mit einer Quad-Cam hinten und einer Dual-Selfie-Kamera. 4500 mAh Akkus, recht viel. Und das Gerät wird um die $265 kosten. Also wenn ich hier das sehe, wie die Preise sind, das Gerät wird wohl erst in Indien auf den Markt kommen. Dürfte man also so in etwa 300 Euro rechnen. Ja, da kommt noch einiges drauf. Die Renderings, die man da sieht, naja, also es ist schon mal jetzt nicht so langweilig. Es hat einen Notch, ein Punch-Hole-Notch sozusagen im Display und macht eigentlich gut was her, muss ich sagen, optisch. Und ja, vielleicht sind diese Bilder gefaked, die technischen Daten hingegen sind relativ sicher bereits. Mal gucken. Auf jeden Fall ist das ein Gerät, das momentan für Aufsehen sorgt, denn komischerweise hat der Anklang hat das Gerät Anklang gefunden hier, weil ja der Vorgänger ziemlich populär war in manchen Regionen, das Pocophone. Und halt auch sehr, sehr günstig. Sollte hier diese Firma jetzt, die sich ja jetzt auch abgetrennt hat von Xiaomi, da weiter dieses Ziel verfolgen, könnte es schon ein interessantes Gerät werden. Das muss man schon sagen. Samsung hat eine neue, neues Gerät, eine Studie, möchte man so sagen, gezeigt. Ja, ein oben und unten abgerundetes Gerät mit drei Bildschirmen. Ja, haben das schon mal patentieren lassen. Das heißt also das sieht schon aus, als ob es ein einzelner, ganzer Bildschirm wäre, aber es sind in Wirklichkeit drei Bildsegmente, ja, Bildschirmsegmente. Oben beispielsweise kann man dann, genau wie unten, also die Apps wählen beispielsweise. Gleichzeitig ist der obere Teil auch bei Bedarf dann die Statuszeile oder ein Bereich für Einblendung von speziellen Programmen, sagen wir mal ein Kilometerzähler oder ähnliches, ja, beim Joggen oder beim Radfahren. Auch Volume Slider können eingeblendet werden und natürlich die Bedienelemente. Ja, wann welches Ding eingeblendet wird, das wird dann wohl die Software entscheiden. Möglicherweise kann man dann auch durch Berührungsgesten da das Ganze wechseln. Auf jeden Fall finde ich, das ist mal wieder ein frisches Design. Ja? Ich bin ja schon so verzweifelt. Hauptsache mal was anderes. Die sollen von mir aus ein dreieckiges, ein rundes oder sonst irgendwas Phone machen. Und hier kommen wir mal irgendwie wieder auf einen anderen Formfaktor, der nützlich ist, weil das obere und untere Segment eben ziemlich flexibel sind und das mittlere Segment dadurch nicht weiter beeinflusst wird. Ja, gar nicht so schlecht. In diesem schmalen Bezel ist übrigens dann auch Platz noch für eine kleine Kamera. Das heißt also, die Selfie-Cam hat hier keinen Notch oder keinen Punch-Hole im Display, aber trotzdem ist oben und unten der Rand nur ganz minimal und an der Seite keinen Rand. Finde ich nicht übel. Mal sehen, was damit wird, weil das ist ja momentan nur eine Patenteinreichung. Ob das jemals rauskommt, das wird sich dann erst zeigen. Aber es wäre eine schöne Sache. Wäre wirklich mal wieder was Neues, Innovatives auf dem Markt. Ich denke, da könnte man mit leben. So, jetzt gucke ich hier nochmal kurz, mal schnell sortieren. Ah ja. Das Huawei Mate 30 Pro, das wurde jetzt von Cherry Rick Everything getestet, ja. Und zum Erstaunen von vielen ist das Ding mega robust. Ja, irre. Also der hat den kompletten Test überstanden. Der unglaublich lange Hitzetest, ich weiß nicht, wie lange der das Feuerzeug da dran gehalten hat, ja, Wahnsinn, bis es dann endlich Reaktion auf dem Bildschirm gab, ja, und wie er das dann weggemacht hat, sind diese Verfärbungen durch das Feuer komplett verschwunden wieder, Wahnsinn, ja, er hat es auch nicht mit dem massiven, man sieht, wie er sich anstrengt, ja, mit dem Biegetest hat er nicht geschafft, irgendwie das Glas hinten oder vorne zum Brechen zu bringen. Also er hat ja eine Glasrückseite und natürlich auch klar, logisch eine Glasfrontseite. Und weder hinten noch vorne ist irgendwas gebrochen. Vermutlich, so sagt er das im Video, hängt es damit zusammen, dass entweder das Glas verstärkt ist, oder eben, dass dieser Metallrahmen extrem stabil ist. Jedenfalls gibt das Teil auch kaum nach und bleibt wie ein Stück Stahl unformbar in der Hand. Ist ja Wahnsinn. Auch Kratztesten, alles einwandfrei überstanden. Das ist nicht schlecht. Und damit gehört es bei diesem Cherry Rick Everything dazu, eins von den besten Smartphones, die es momentan für Geld zu kaufen gibt. Also auch in dem Bereich der absolute Hammer. Coole Sache. Immer wieder sehr, sehr interessant. Ja, was für ein tolles Gerät diese Huawei Mate 30 Reihe doch ist. Irre. Ja, ich wollte es kurz erwähnen. Es gibt ja immer wieder so Sicherheitsforensiker, die testen, welche Geräte denn am sichersten sind. Und für lange Zeit waren Apple iPhones die sichersten Geräte. Das hat sich jetzt geändert. Und zwar eben die Android-Phones haben jetzt eine deutliche bessere Datenverschlüsselung als die iPhones. Das kommt wohl offenbar daher zustande, dass jetzt auch bekannt wurde, dass immer mehr diese Verschlüsselung umgangen werden kann bei Apple durch die iCloud. Aber wohl auch grundsätzliche Erwägungen. Und deswegen haben sich die jetzt da auch klar dahingehend geäußert, dass die Android-Geräte sicherer sind als die iPhone-Geräte. Das mag für manche jetzt noch komplett verrückt klingen, ja, aber der Trend war schon lange abzusehen. Die Android-Geräte haben schon seit geraumer Zeit, schon seit vor vielen, vielen Android-Updates wurde das schon gemacht. Also ich weiß nicht, ich glaube schon seit Android 6 oder Android 7, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Schon seit da hatten die standardmäßig die Vollverschlüsselung auf dem Smartphone aktiviert. Und das wissen kaum welche. Das bedeutet, wenn ihr also euer PIN oder euer Passwort oder was auch immer vorher nicht eingibt, ist euer Gerät verschlüsselt mit einem starken Verschlüsselungsalgorithmus, ja, der so quasi nicht zu knacken ist, und damit ist euer Gerät relativ sicher. Das war ja bei früheren Versionen nicht so, und das ist standardmäßig aktiviert. Und das ist etwas, was durchaus zu einer gewissen Sicherheit eben beiträgt bei solchen Sachen, und eben auch diese verschlüsselte Ablegen von Backup-Informationen, was in der iCloud nicht der Fall ist. Ja. Und offenbar sind auch immer mehr Sicherheitslücken aufgetreten, die es früher eben bei iPhone-Geräten in der Form nicht gab, sodass trotz der Verschlüsselung, der eben nicht so rigoros durchgesetzt wird, unter anderem auch aus wegen Druck der US-Geheimdienste und des FBI und auch der Regierung der USA, die üben auf Apple ziemlich Druck aus. Deswegen ist dort die Verschlüsselung eben offenbar nicht so fortgeschritten und nicht so konsequent eben wie bei den Android-Geräten neueren Datums, schon vor, wie gesagt, vor 3-4 Jahren hat das schon angefangen, und seitdem sind die eben relativ sicher. Und was da eben noch geholfen hat, waren eben diese super sicheren Zugangsmechanismen, die Apple eben hatte, ja, weil auch wenn die Daten dann vielleicht schwach verschlüsselt sind, da ranzukommen, war eben dann wesentlich schwieriger als bei Android-Geräten. An die Android-Daten kam man relativ schnell und direkt heran, also da musste man gar nicht viel machen, ja, das ist bis heute noch so. Nur, dass eben die durch die Verschlüsselung, da könnt ihr rankommen, so viel ihr wollt, die sind verschlüsselt und fertig ist. Ne? Und das ist eben dann ein Vorteil. Ja. Also, jetzt haben die Experten gesprochen. Mal sehen, was jetzt Apple dazu sagt. Eigentlich finde ich es schon ein bisschen schade. Ja? Vor allem, weil die Leute jetzt immer noch denken, das sicherste Gerät sei eben ein Apple iPhone. Das ist genau das, was am schlimmsten ist, ja, wenn man meint, man hätte das sicherste Gerät oder ein sicheres Gerät und hat es dann eben nicht. Ja, wenn man es weiß, dass man weniger Sicherheit hat, ja, dann kann man entsprechend auch Maßnahmen ergreifen und überlegen, was man denn zum Beispiel alles auf dem Smartphone oder in der Cloud speichern sollte. Wenn man das aber nicht weiß, ja, und darauf vertraut, dass man ein absolut sicheres Gerät hat, ja, dann wird es erst richtig gefährlich. Eine schöne Sache, die zwar relativ schnell wieder relativiert wurde, aber was Huawei offiziell gesagt hat, fand ich richtig gut, das hat mich gefreut. Ja, und zwar wurde gesagt von einem ranghohen Mitarbeiter von Huawei, dass Huawei auch keine Google-Apps mehr probieren, dass Huawei keine Google-Apps mehr nutzen wird in seinen Geräten, selbst dann, wenn das Handelsembargo gegen Huawei aufgehoben wird. Das heißt, es ist vorbei mit Google Mobile Services von Huawei, so hat der Mitarbeiter das, oder dieser ranghohe Mitarbeiter das auch gesagt, und das gilt auch für Honor-Geräte, ja. Ehrlich gesagt, das ist das, was ich auch erwarte und was ich auch ganz gut finde, ja. Ich habe, wie gesagt, den Schritt jetzt weggemacht, und von mir aus brauchen die das nicht mehr zu tun, ja. Und ich möchte, und das möchte ich jetzt mittlerweile sogar, dass ich auch eine Möglichkeit habe zu sagen, nee, ich möchte keine Google-Dienste nutzen, ich möchte die Huawei-Dienste nutzen. Das würde ich auf jeden Fall auswählen. Aber ich kann natürlich verstehen, dass vielleicht andere Leute das, die Google Mobile Services noch nutzen wollen. Also das heißt, wenn der Ban erstmal gelockert ist, dann bin ich auch sicher, dass es eine Möglichkeit geben wird, für die Huawei-Nutzer, dass die dann Google Mobile Services installieren können, ja, wenn sie das möchten. Aber dass standardmäßig eben die Huawei-Services weiter benutzt werden. Und das finde ich gut und richtig so. Und damit wird auch jetzt endlich mal eine gewisse Kontinuität stattfinden. Das heißt, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen, ja, und jetzt suchen wir uns noch was, jetzt gucken wir noch was anderen Möglichkeiten ans Wasser zu kommen, ohne dass noch weitere darin in den Brunnen fallen, so bildlich gesehen, ja. Gar nicht so schlecht. Und später wurde das dann zwar wieder etwas relativiert, ja. Da wurde dann eben auch von Huawei, ich habe ja schon gesagt, da gibt es offenbar mehrere Stellen, ja, die nicht immer ja, wissen, was die andere tut, ja, aber das ist wohl schon so normal in so einem großen Unternehmen, ich sag nur Sony, die dann eben gesagt haben, also ein offenes Android-Ökosystem ist nach wie vor die erste Wahl, aber wir werden, wenn wir das nicht nutzen können, haben wir eben auch die Möglichkeit, unser eigenes System zu entwickeln. Also dieses Nachstatement hört sich schon komisch an, weil das System ist ja schon entwickelt. Das ist ja, die Huawei Mobile Services wurden ja schon offiziell vorgestellt. Von daher ist diese Aussage natürlich windelweich. Ich sehe da eben auch nur einen Grund dazu, warum man sich hier dann wieder ein bisschen zurückhaltend geäußert hat, dass eben Google dann auch noch wohlgesonnen ist und nicht jetzt komplett von ihrerseits alle Verbindungen trennt, weil Google ist da jemand, der zuschaut, was ich allerdings auch kritisiere mittlerweile. Am Anfang habe ich das noch gut gefunden, oder was heißt gut gefunden, habe ich das noch verstanden, aber mittlerweile erwarte ich, dass Google dir sich auch zu Wort meldet und auch klipp und klar der US-Regierung öffentlich auch mitteilt, dass das nicht okay ist, was da getan wird, und dass das auch schädigend ist, auch für die Firmen in der USA. Aber von solchen Stellungnahmen hört man bei Google überhaupt nichts. Bei anderen Firmen hat man schon einiges gehört. Von Google hört man da gar nichts. Und deswegen hört sich das für mich an, als ob die das einfach so stillschweigend dulden. Ja, man kann auch sagen, okay, wir müssen das so machen, weil wir gezwungen werden, aber wollen tun wir das nicht. Ja? Und das sollte man dann auch deutlich öffentlich sagen. Wer das nicht tut, macht sich mitschuldig, und deswegen habe ich auch kein Pardon mehr dahingehend, weil Google das eben unterlassen hat. Ja, so, okay. Die Huawei Mobile Services sind also im Kommen, und so sind sich jetzt eigentlich alle Experten einig, diese Aussage, die erste Aussage, wird da sehr viel stärker gewichtet. Ja, es soll wohl auch dann ohne Google weitergehen, selbst wenn der orangene Typ im Weißen Haus sagt, okay, man darf, Huawei ist wieder sicher, man darf wieder Handel betreiben, dann sagt Huawei, ja, ihr könnt mich mal, wir bleiben trotzdem bei unseren Diensten. Tschüss, USA. Das EU-Parlament hat Apple die kalte Schulter gezeigt, denn mit einer überwältigenden Mehrheit ist eine neue Richtlinie, eine Resolution angenommen worden, ja, das eben den Firmen verbietet, andere als ein Standard, der in der EU festgelegt ist, zum Laden der Smartphones zu nutzen. Damit heißt es also, dass Apple mindestens einen Adapter für seine Geräte anbieten muss, und zwar mit dem Gerät zusammen anbieten muss, nicht als Extrateil, ja, damit das an ein Standard-USB-C-Ladegerät angeschlossen werden kann. Das ist nämlich der Standard. Ja, und alle, die in Deutschland Geräte verkaufen, in Europa Geräte verkaufen wollen, müssen sich an diesen Standard dann halten. Diese Resolution wurde angenommen mit 582 zu 40 Stimmen. Also klar geht's kaum noch. Und das ist ein deutliches und starkes Zeichen, auch Richtung Apple, die sich vorher schon da negativ geäußert haben und haben gesagt, das würde die Innovation verhindern. Nein, das ist ein klares Zeichen an Apple. Wenn Apple hier Geräte verkaufen will, dann muss sie die Regeln von dem europäischen Markt einhalten. Ansonsten hasta la vista, baby. Ja, so einfach ist es. Und das finde ich gut, dass hier ein starkes Zeichen gesendet wurde. Natürlich ist die Aussage, dass das die Innovation behindert, vollkommener Mumpitz. Im Gegenteil, solche Alleingänge bei Anschlüssen, ja, proprietäre Anschlüsse, das ist etwas, was die Entwicklung verhindert, nämlich die Entwicklung in wichtigen Segmenten, ja, wo man sich dann eben zum Beispiel über den Anschluss keine Gedanken mehr machen muss. Und gemacht wurde ja auch diese Richtlinie, weil eben den Müllbergen auch Einhalt geboten werden muss. Durch einen einheitlichen Ladestandard können Unmengen an Elektroschrott vermieden werden, weil man dann eben den gleichen Anschluss hat und nicht für jedes neue Gerät einen neuen Anschluss, einen neuen Adapter holen muss und so weiter. Wird also deutliche Reduzierung erwartet dadurch, und das kann ich mir auch gut vorstellen. Okay, was haben wir noch? Das Julephone Armor X6 hat wieder einen beeindruckenden Test vollzogen, oder wurde beeindruckenden Test vollzogen. Ja, ich bin noch so müde, ja, ich habe kaum geschlafen die Nacht über, super erholt, sage ich nur, ne? Ist ganz klar, um Himmels Willen. Was wurde gemacht? Also zunächst mal, das Ding ist ja relativ hitzebeständig und auch relativ kältebeständig. Also hat man mal kurzerhand das Zeug oder das Gerät, ja, in 98 Grad kochendes Wasser gelegt. Ja? Und während das Gerät eingeschaltet ist. Und das Gerät lief unbeeindruckt weiter. Ja? Und dann hat man das Gerät bei minus 20 Grad für über 20 Stunden eingefroren in einem Eisblock. Also Leute, das war in einem Eisblock eingefroren. Ja? Und während das da drin war, hat es noch funktioniert. War angeschaltet. Boah. Also, ja, man hat es durchaus geschafft, eindrucksvoll zu beweisen, dass das Gerät zwischen 98 Grad und minus 20 Grad wunderbar funktionieren kann. Das ist nicht schlecht. Die anderen Sachen sind leider nicht ganz so beeindruckend. Die Ausstattungsmerkmale von diesem Gerät sind geradezu unglaublich schlecht. Ja? Von daher möchte ich das auch gar nicht so sagen. Aber immerhin gibt es das Gerät auch schon für $70. Also ja, gut, ich meine, es ist ein Achtungserfolg, ja, und zeigt aber auch, dass die anderen Geräte möglicherweise sehr, sehr robust sind. Ich habe ja schon etliche Zeit hier davon schon gesprochen, und das 3WT ist immer noch eins von meinen Favoriten, um meinen alten Garmin Legend GPS Outdoor Tracker zu ersetzen. Genau. Gut, Google gibt jetzt auch Tech Support via Twitter. Ihr müsst nur den Hashtag @AndroidHelp, beziehungsweise nicht Raute AndroidHelp, ja, genau, manchmal auch Hashtag AndroidHelp genannt, müsst ihr eben angeben, und dann, ja, werdet ihr kontaktiert vom Google-Team. Gut, yay, oder wie auch immer. Ich hab's ja schon öfters mal gesagt, wenn man Antivirus-Software installiert, macht man eigentlich alles nur schlimmer statt besser. Dass das mal wieder zutrifft, wurde jetzt offensichtlich, nachdem Avast, also AVG, ja, Avast Free Antivirus, dass die jetzt die komplette Browsing History einfach an den Höchstbietenden verkloppt haben. Ja, das Teil hat quasi eure Smartphones ausspioniert. Ja, da ist man doch schon versucht zu fragen, was das eigentlich schlimmer ist, der Virus oder der Antivirus. Ja, ist schon ziemlich heftig. Deswegen Antivirenprogramme auf Android zu installieren ist vollkommen blödsinnig. Braucht man nicht. Hat null Sicherheitsplus. Ja, aber ein absolut Gefahr, dass eben das missbraucht wird, weil diese Geräte setzen sich tief ins System rein und in mehreren Fällen, was war nicht hier der Einzige, der davon betroffen ist, in mehreren Fällen von diesen Antivirus-Programmen sind eben die Daten abgezogen worden und verkauft worden an andere Anbieter und wer weiß, was sonst noch damit gemacht wurde. Möglicherweise werden auch so Einfallstore überhaupt erstmal für Malware geöffnet. Da gibt es zwar noch keinen Beleg dafür, aber es ist eine, von der logischen Überlegung her durchaus eine Gefahr. Also keine Antivirus-Programme installieren, keine Virenkiller installieren. Das ist sinnlos, braucht man nicht auf Android. Fertig. So, Huawei wächst in China massiv, auch und obwohl der Smartphone-Markt schrumpft. So arg ist es momentan. Ich habe es letztens an anderer Stelle gelesen, letzte Woche. Huawei ist die absolut dominierende Marke in China. Sie hat einen unglaublichen Trend. Während Oppo, Vivo, Apple, Xiaomi und alle anderen fette Minuszahlen schreiben. Das heißt also absolut verlieren momentan. Ja. Das ist schon eine heftige Sache. Also gegenüber zum Beispiel vom Quartal 4 2018 zum Quartal 4 2019, ja, hat Apple zum Beispiel 12% verloren. Ja. Oppo 25%, Vivo 29% und bei allen anderen Anbietern von Smartphones zusammen, die haben sogar 46% verloren, ja, an Wachstum. Und Huawei waren die einzigen, die im Plus gestanden haben 2019, da hat es ja schon, war ja schon das Problem vorhanden mit der Handelssperre, bitte nicht vergessen. Und das hat Huawei nicht geschadet, denn sind nämlich die einzigen, die 11% Plus gemacht haben. Wow. Also, eins kann man definitiv sagen, Huawei hat's 2019 absolut überstanden, diese unfairen Angriffe, und so wie es aussieht, wird Huawei auch 2020 wunderbar leben können mit dieser Situation im Moment. Das Samsung Galaxy S20 Release-Datum ist jetzt auch bestätigt worden. Ja. Man wird das Gerät ja am 11. Februar genauer vorstellen. Ja. Aber natürlich ist es dort noch nicht vorhanden, also es wird noch nicht veröffentlicht. Ja. Man kriegt nur den Mund wässrig gemacht am 11. Februar. Am 6. März soll es dann soweit sein, dann soll man diese Geräte bestellen können, beziehungsweise eben kaufen können. Und das wäre ja immerhin mal nicht so lang. Also, ja, ich glaube, damit kann man noch leben. Oder auch nicht, wenn man es unbedingt haben will. Der User Support übrigens bei Huawei hat und bei Honor hat sich übrigens geändert. Ihr werdet euch wundern, ihr habt auf einmal kein HiCare mehr. Ja, bisher hat diese App HiCare genannt, HiCare. Und jetzt habe ich geguckt und huch, nanu, was ist das? Und habe dann hier auch nachgeforscht und siehe da, die App heißt jetzt Support und ist auch optisch anders aufgebaut. Hat also jetzt einen ganz neuen Look bekommen. Übrigens auch mit mehr Informationen, das heißt also mehr News über Huawei und Honor-Geräte an sich. Was auch gar nicht so schlecht ist, so dass man auch öfters mal schon Sachen sehen kann im Vorfeld, ohne dass man gleich einen Support-Mitarbeiter eben hier anhauen muss. Und ansonsten gibt es die gewohnten Smart Diagnosis, ja, die Möglichkeit eben einen Wartungsmodus zu aktivieren und eben auch mit den Service-Centern in Verbindung zu treten, die es eben für Huawei und Honor gibt. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Diese Support-Weiterentwicklung ist zu diesem Zeitpunkt zwar bemerkenswert, aber nichtsdestotrotz umso erfreulicher, dass Huawei da auch den Support eben nicht vergisst bei all dem Stress, den die dort haben. Und zu guter Letzt noch, Honor hat auch ein bisschen Stress, und zwar mit der Pressekonferenz. Ihr wisst, momentan geht's in China gut ab wegen dem Coronavirus, das dort ja, wütet. Die Experten streiten sich immer noch drum, ob der Virus noch wesentlich unkritischer ist als zum Beispiel ein Grippevirus, ja, alles deutet darauf hin, also Grippevirus ist gefährlicher, ja, aber trotzdem ist natürlich hier absolute Vorsorge geboten, weiß ja nie, und deswegen haben viele Firmen in China mittlerweile auch geschlossen, ja, Pressekonferenzen werden reihenweise abgesagt, in Deutschland tauchen auch immer mehr Fälle auf, ja, passt auf, ja, es ist jetzt Fasnacht, ist bald rund hier bei uns, ne, geht's bald rund, und da wird es einem schon Angst und Bange bei solchen Mengen Menschen, Massen. Also mal gucken. Jedenfalls in China werden solche Veranstaltungen schon regelmäßig abgesagt. In vielen anderen Ländern wollen jetzt auch hier solche Veranstaltungen absagen. Und das Problem ist, dass eben auch die Pressekonferenzen davon betroffen sind. Manche werden nach hinten geschoben von manchen Firmen wegen diesem Virus. Honor geht einen anderen Weg. Die werden eine Launch-Konferenz machen, und statt das eben tatsächlich vor Ort zu tun, werden die das online stattfinden lassen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Die meisten Menschen, die das angucken, gucken sich das sowieso online an über einen Livestream, ja. Hier hat man jetzt eben auch eine Konferenzmöglichkeit eingerichtet. Das bedeutet, dass auch Journalisten und Interessierte online eben dann auch Fragen stellen können. Ja, man kriegt die Griffel nicht ans Produkt, aber da hat wohl Honor gesagt, lieber die Griffel nicht ans Produkt bringen, als die Griffel ans Produkt mit Coronaviren bringen. Ja? Und deswegen wird die eben nur online stattfinden, diese Pressekonferenz, wo übrigens auch ein Gerät erwartet wird, ein neues, ja, das auf jeden Fall ein 6,3 Zoll Display haben wird mit 4900 mAh Akku, also ein recht großer Akku, ja, aber wo das genau einzuordnen ist, weiß man nicht. Wenn diese Bilder, die ich da schon gesehen habe, zutreffend sind, dann wird es wohl eher ein Mid-Range-Gerät sein, ja, aber wundern würde mich das auch nicht. Möglicherweise liegt da das Honor 10X in der Luft. Ja, wer weiß, mal gucken. Jo, so, damit komme ich jetzt zu den Community-Sachen. Es war diesmal leider nicht ganz so viel los, aber Moment, es muss zum richtigen Punkt gehen, dass ich etwas nicht doppelt vorlese. Ja, ich glaube ab hier. Der Andreas schreibt, ich überlege mir stark, ob ich die Google Home Mini-Geräte wieder verkaufe. Das Ding versteht mich ständig falsch, es ist einfach nur noch lästig. Viel mehr als Spielradiosender XY mache ich ohnehin nicht. Dazu kommt noch die Wanze im eigenen Heim, welche jegliche Interaktion auf den Servern der Firma speichert. Das Ding ärgert mich in 50% der Fällen mit falsch verstandenen Abfragen. Die Werbeversprechen und die Realität sind meilenweit auseinander, sprich, es kann nicht halten, was es verspricht. Also zunächst mal das vom Andreas. Okay, also auf jeden Fall, ich habe den Schritt ja auch schon gemacht. Google Home ist bei mir sukzessive ersetzt worden durch Amazon Echo. Ja, weil ich eben genau diese Erfahrung schon eine Zeit gemacht habe. Ich nutze ja die Geräte hier für alles. Also ich kann noch nicht mal mehr ein Licht einschalten ohne ein Smart-Home-Gerät. Ja, ist halt so. Hört sich an wie, ja, ist doch total nachteilig, ist aber voll geil, weil man kann so viele Sachen machen. Möchte ich jetzt gar nicht erst hier ausbreiten, könnte ich eine halbe Stunde drüber reden, wie genial das ist und was man alles für neue Sachen damit machen kann. Ja, aber egal. Der Amazon Echo prahlt zwar nicht so mit der KI und hin und her, dafür funktioniert es aber etwas besser. Ja, in der letzten Zeit sind zwar auch manchmal Sachen hinzugekommen, gerade zum Beispiel gestern habe ich gemerkt, die Playlist wird nicht mehr abgespielt, die richtige Playlist wird nicht mehr abgespielt. Ja, ich habe da so ein Programm, ich sage dann zum Beispiel Schlafmodus aktivieren, ja, so, und dann wird eben hier alle Lichter ausgeschaltet, Streams werden unterbrochen, falls auf anderen Geräten irgendwas läuft, ja, und dann werden eben im Hintergrund beruhigende Sounds abgespielt, da habe ich eine extra Playlist gemacht auf Spotify und die wird dann abgespielt, wunderbar, alles klar. Das hat jetzt monatelang wunderbar funktioniert, so, und auf einmal wird eine andere Playlist abgespielt, kommt auf einmal Musik, ich so, what? Ich habe nichts an der Routine geändert, ja, aber so ist es halt mal. Ne? Wenn Amazon oder Google eben was ändern, dann funktionieren eben manche Sachen nicht mehr. Jetzt muss ich das eben anders sagen. Vorher musste ich dann sagen, Einschlafen, Playlist aktivieren. Jetzt muss ich sagen, Playlist, Einschlafen aktivieren. Dann funktioniert es wieder. Ja? Meine Güte. Aber was soll's. Der Teufel liegt halt im Detail. Es ist natürlich auch der Fluch. Ne? Von allem, was einen Vorteil hat, hat auch einen Nachteil. Ne? Das ist ganz klar. Gut, okay, aber... Also ich mache das schon wesentlich mehr als nur Spielradiosender, wobei das auch in Vorkunft, sondern auch Spiele Musik, ne? Ich habe ein Spotify-Abo, ja, ich spiele die Radiosender ab, auch mein TV steuere ich damit, ja, immer wieder gut, ich stehe auf, ne? Ich will nur schnell was zu trinken holen, dann sehe ich, na, ich könnte mal vielleicht doch noch was zu essen machen, ne, muss ich jetzt also wieder zurück an den Tisch laufen, wo die Fernbedienung ist, ja, auf die Fernbedienung drücken, was ja eh schon absurd ist, ne? Fernbedienung liegt auf dem Tisch, wenn man gar nicht am Tisch ist, das ist ja keine Fernbedienung, kann schon gleich einen Fernseher laufen, brauche ich keine Fernbedienung mehr. Also vollkommen sinnlos. Und deswegen ist es wunderbar, dass ich, wenn ich dann ja, einfach sagen kann, Pause, ja, und dann wird es angehalten. Ja. Also du siehst, ich habe da schon wesentlich mehr Möglichkeiten für das Ding anzuwenden. Die Wanze im eigenen Heim, gut, das ist so eine Sache. Also wenn, dann bitte schalte auch dein Smartphone ab, weil das hat genau dieselben Funktionen wie ein Google Home Gerät. Ja? Und von daher, ja, also du hast immer eine Wanze bei dir, nennt sich Smartphone. Okay, aber ich bin gar nicht so da drauf versessen. Mir ist es eigentlich, ich habe eigentlich den Firmen, von denen ich die Geräte habe, habe ich eigentlich relativ viel Vertrauen. Ja, genauso wie meine Ringcam. Das war es dann auch wenn da jetzt zum Beispiel mal Daten rausgegeben werden, die anonymisiert sind, interessiert mich das eigentlich ein feuchter Furz. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin über diese prinzipiellen Ablehnungen hinaus, ja, weil das nichts weiter bringt, ja. Wenn ein Ring-Mitarbeiter das lustig findet, wenn ich daheim auf der Couch furze, dann mag das so sein, ja. Solange er das für sich behält, ist mir das ganz egal, ja. Ich will jetzt nicht freigeben oder nicht sagen, dass Ring-Mitarbeiter das können, ja, sich das angucken können. Da gibt es auch Sicherheitsmechanismen, aber selbst wenn es so wäre, ja, dann darf er sich gerne weiter an meinen Fürzen erfreuen, ja. Interessiert mich eigentlich nicht. So, okay. Aber absolut, und das ist wirklich ein Riesenärgernis gewesen, dass die Erkennung bei Google Home sukzessive schlechter geworden ist sogar, ja, und dass kleinste Änderungen an der sogenannten KI dazu geführt haben, dass anders als bei Amazon Echo gar nichts mehr funktioniert hat. Und das war wirklich extrem ärgerlich. Und wie gesagt, deswegen habe ich alle Google Home Geräte rausgeschmissen, habe alles auf in der Wohnung und jetzt auch neu im Auto auf Alexa umgestellt. Ja, Entschuldigung, falls jetzt eure Geräte angegangen sind. Und das war eben schon eine deutliche Verbesserung. Denn mir ist lieber ein relativ begrenztes Gerät zu haben, das aber die Funktionen korrekt ausführt, ja, als diese Pseudo-KI, was ja eigentlich bei Amazon genau das gleiche ist, nur wird da nicht so häufig rumgebastelt wie eben bei Google. Entsprechend ist es auch etwas konsistenter von der Benutzung her. Ja, also ich meine, monatelang habe ich jetzt hier das mit der Playlist beim Einschlafen gemacht. Okay, jetzt muss ich eine kleine Änderung machen, damit es wieder funktioniert. Also gerade quasi die Worte umdrehen bei der Routine. Es ist überschaubar. Aber bei Google war es regelmäßig so, dass manche Sachen gar nicht mehr funktioniert haben, die vorher gingen. Ja. Oder dass ich komplett andere Vorgehensweise machen musste. Wobei doch da versprochen wurde durch die KI, weiß das Google Home Gerät doch immer, was man gerne möchte und führt es dann aus. Ja, das war eben nicht so. Warum, kann ich nicht sagen. Es war jedenfalls eine Katastrophe teilweise. Die Werbeversprechen, die Realität sind meilenweise auseinander. Bei Google Home muss ich dir recht geben. Bei Amazon Echo halten die auf jeden Fall, was sie versprechen. Das kann ich aus eigener Erfahrung durchaus sagen. Wie gesagt, ich bin ein Heavy User von diesen Dingen. Also die werden permanent in jedem Zimmer eigentlich genutzt. Ich habe im Schlafzimmer eins, ich habe im Wohnzimmer eins, ich habe im Auto eins, ich habe auf dem Klo eins und in meinem Büro hier habe ich eins. Und die werden eigentlich alle ziemlich genutzt. Ja, wenn du jetzt überlegst, was auf dem Klo, Musik, Hörbücher, beim Duschen, ja, geht alles, ne, wunderbar. Und wenn du dich jetzt, wenn du jetzt fragst, ja, warum machst du denn nicht einfach Radio an? Das habe ich schon erklärt heute in der Rios Wochensicht, warum ich das Radio nicht mehr anmache, auch im Auto nicht mehr. Es ist deutlich besser für meine Aggressionen, wenn ich endlich was Vernünftiges hören kann und nicht den Schrott, der im Radio läuft. Gut, so, und dann noch ebenfalls vom Andreas zum Thema Raspberry Pi. Hab neulich Transmission als Server-Daemon installiert. Tolle Sache. Das nächste Projekt ist ein VPN PyVPN darauf zu installieren, damit ich von der Arbeit aus auf mein Netzwerk zu Hause zugreifen kann. Das soll angeblich kinderleicht sein. Hey, coole Sache, sage ich dann. Ja. Also ich bin auch begeistert, was mit diesem kleinen Ding alles funktioniert und was man damit alles machen kann. Man kann sich da immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Sehr schön. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, meinen Printer-Server einzurichten. Aber das werde ich wohl auch in den nächsten Wochen in Angriff nehmen, vielleicht übernächste Woche, mal sehen. Und dann werde ich mal schauen, ob das klappt. Wäre ja nicht schlecht. Ja, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, ich will so ein Prodder HL 2030 wieder ins LAN bringen, nachdem meine Fritzbox einfach so stillschweigend geupdatet wurde, was ja passiert. Und dann wurde die Funktion, dass man dort einen Drucker anschließen kann an die Fritzbox, und übers Netzwerk ansprechen, einfach entfernt. Ich habe die jahrelang genutzt und dann wurde die einfach entfernt. Ja, so ist das. Ja? Und jetzt muss ich eben mit dem Pi dasselbe machen, was vorher die Fritzbox gemacht hat. Ist natürlich ärgerlich, aber wenn es funktioniert, dann habe ich noch was zusätzlich Positives gemacht, denn dann kann ich nämlich, so wie es aussieht, auch von jedem Smartphone ausdrucken, was vorher nicht ging, komischerweise, über die Fritzbox. Mal sehen. Bin gespannt, ob das dann hinhaut, aber ja, so viel zu dem Thema. Und dann, jetzt komme ich auch noch gleich übergreifend darüber, jetzt muss ich mal sehen, wo ist dann die, genau, und zwar hat vor ein paar Tagen schon der Nachzug mich aufmerksam gemacht in der Community auf Open Board, ja, bei F-Droid. Und das ist eine neue Tastatur. Und ich habe ja schon mit AnySoft Key einige Zeit herumgemacht. Ja? Habe bisher keine Zeit gehabt. Letzte Woche habe ich dann OpenBoard installiert, ja, und habe es ausprobiert. Und damit komme ich jetzt gleich fließend rüber auf die App der Woche. Das ist nämlich Openboard. Diese Tastatur ist nicht nur simpel, sondern sie ist einer der wenigen, die meine hohen Ansprüche erfüllt. Gut, ich habe spezielle Ansprüche. Ja. Zum Beispiel, dass eben das normale Standard-Wörterbuch komplett unterstützt werden muss, auch mit den Abkürzungen. Das ist mir nämlich sehr wichtig. Ich habe große und viele Phrasen mit 2-3 Buchstaben abgespeichert. Ja. Und sobald ich diese 2-3 Buchstaben eingebe, wird mir das vorgeschlagen. Ja, und ich muss nur noch quasi draufdrücken auf den Vorschlag und dann wird ein ganzer Satz eingefügt, inklusive Emojis und allem drum und dran. Ja, das ist super, das will ich haben und das muss ich haben. Ja. Die Texterkennung, ja, also die Qualität der Worterkennung ist auch immer wieder ein Problem bei vielen Tastaturen gewesen. Offenbar das Problem, auch wenn ich in Deutsch tippe. In Englisch sind sie eigentlich fast alle ziemlich gut. In Deutsch meistens eine absolute Katastrophe. Ja, selbst Gboard hat da Probleme. Und da muss ich sagen, da schneidet Openboard als Tastatur gegenüber, also für Gboard-Alternativen, ja, auch sehr gut ab. Ja, es ist eine der besten Tastaturen für deutsche Worterkennung, das muss man ganz klar sagen und das hat mich äußerst gefreut. Man kann auch die Sprachen recht schnell umschalten, das heißt längere Zeit zum Beispiel auf die Space-Taste drücken und dann kann man die Sprache auswählen und auch die Tastaturen auswählen, ja, falls mal, weil tatsächlich, ja, Japanisch fehlt wirklich, ja, das darf nicht wahr sein und ob ihr es glaubt oder nicht, ich tippe wirklich manchmal Japanisch. Aber dann kann ich einfach auf die japanische Gboard-Tastatur umschalten und kann dort dann das eintippen und dann sofort wieder zurückschalten auf Openboard. Ja, für Deutsch oder Englisch. Das ist eine schöne Sache. F-Droid hatte zuerst eine alte Version, da bin ich direkt auf GitHub gegangen, ja, habe mir dort die neueste Version als APK-Datei heruntergeladen, die 1.3. Kurz darauf wurde auf F-Droid allerdings auch die 1.3 eingepflegt, sodass man die jetzt auch die neue Version installieren kann über F-Droid. Auch spannend, wenn ihr also mal über APK aktualisiert, mit der GitHub APK, habt die vorher bereits mit F-Droid installiert, wenn dann ein Update über F-Droid kommt, kriegt ihr das trotzdem angezeigt und ihr könnt es einfach installieren, ja, einfach updaten. Also installiert einfach Openboard mit F-Droid und dann könnt ihr euch, wenn ihr wollt, die neueste APK holen auf GitHub von diesem Anbieter. Falls dann die Version bzw. neue Version über F-Droid kommt, wird trotzdem geupdatet. Ihr bricht dann quasi diesen Update-Modus nicht dadurch ab, dass ihr eine APK von GitHub installiert habt. Das ist super, nicht schlecht. Ja, und deswegen ist Openboard tatsächlich die App der Woche geworden. Das Teil ist kostenlos und Open Source. Ich habe auf GitHub auch mal ein bisschen da gelesen. Der Entwickler reagiert sehr gut und schnell auf Kritik. Gerade hinsichtlich von zum Beispiel Code, der noch enthalten ist, dass das Openboard oder die Openboard-Tastatur ist nämlich basierend auf dem AOSP, also auf der Android Open Source Software. Nur waren da halt noch ein paar Code-Reste drin, die zum Beispiel spezielle Zugriffsrechte erforderlich machten. Die hat er nach Hinweisen von den Usern auch tatsächlich entfernt. Jetzt ist hier also eine ziemlich genügsame Tastatur vorhanden, die eben wenige Rechte nutzt, aber trotzdem alles bietet, was man so braucht. Themes, Worterkennung, Emojis und das alles auf einem hohen Niveau. Nur die Emoji-Taste müsst ihr ein bisschen suchen. Ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich sie endlich gefunden habe. Ihr müsst längere Zeit auf die Enter-Taste drücken und dann erscheint das Emoji-Symbol. Und wenn ihr dann loslässt, dann seid ihr in der Emoji, Standard Google Emoji Tabelle drin. Ja. Tja, so geht es halt. Und ansonsten, ja, also muss ich klipp und klar sagen, das ist momentan die freundlichste und bestfunktionierendste Tastatur für Deutsch, die mir untergekommen ist. Und deswegen ist die sofort meine Standard-Tastatur geworden. Ja. Und allein schon das Versprechen, ein Open-Source-Keyboard that does not spy on you, das ist ja schon mal was. Ja, nicht schlecht. Und die Nutzer und will auch sagen, Entwickler sind dort sehr kritisch und haben sich auch alles angeguckt, und ich denke, man kann der Tastatur auch vertrauen, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ja. Und von daher denke ich, ist das eine absolute gerechtfertigte App der Woche. Tja. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Die Line-Community ist bereit für eure Anregungen. Ja. Link dazu und den QR-Code findet ihr in den Shownotes zur Beschreibung in eurem Podcast-Player. Ja, könnt ihr dort die Shownotes aufklappen, ja, und den Begleittext, und dort findet ihr dann entsprechend den Link erstmal zur App der Woche und dann auch zur Community auf Line. Damit wünsche ich euch auch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!